weil ich dich nun doch verlor. Und dass meine kleine Welt wie ein Kartenhaus zerfällt, schmerzt mich sehr. Ich steh da mit leeren Händen und bin arm wie nie zuvor. Denn mein Reichtum war nur du, und nun frag ich mich, wozu kam ich denn bei dir? War es immer so schön, und es fällt mir um war es schwer zu gehen, denn nur bei dir war ich wirklich zu Hause. Doch für Träumen ich hier getreut ist weil du eine andere liebst.